अनुग्रह denn diese Bewegung von der Idee zurückgelegt hat bis in diese Wirklichkeit von heute. Und aus ihm heraus wiedersehen, den Weg der Zukunft erkennen. Als wir nach dem Zusammenbruch im Jahre 1918 in die Heimat zurückkehrten, da wurden wir alle von einem inneren Leid erfüllt, das Vormund von Generationen empfunden hatten. Und in unserer Zeit kaum einem Denkenden verborgen blieb. Wenn heute aber so viele sagen, das was ihr wollt, ist gar nicht euer eigen. Auch andere haben dasselbe gewollt und dasselbe gedacht. Dieses Volk ist trotzdem unser eigen, weil es durch uns, durch euch, meine Kameraden, seine Verwirklichung gefunden hat. Heute sich beklagen, über Opfer, die nun von ihnen gefordert werden. So würden sie wahrscheinlich mehr zu klagen haben. Denn die Summe der Verfolgungen, die sie uns aufgebürdet haben, die liegt kein Verhältnis zu unserer Vergeltung. Das möchte ich, wo immer sie sind. Die Bewegung, die hat ihren höchsten Disziplin, sich selbst gezähmt, immer nur mit dem Blick auf Deutschland, um unser Volk nicht hinunterzerren zu lassen vor den Augen der Welt, in das Niveau hinein, das diese Gegner selbst einhüllten.